spielen mein Lied. Oh ja, sie spielen mein Lied. Und wenn man mein Lied hier spielt, machen alle Leute. Sagen kein Wort mehr, hören nur auf das schöne Klavier. Die Bläser, das Holz, ich sag es voll stolz. Jeder dieser Töne ist geschrieben von mir. Mein Lied, ich glaub, ich werd noch verrückt. Auch wenn wir alle jetzt gehen, dann weiß ich doch, dass sie es spielen.